Schritt C, Übung 19. B. Firma Henz und Partner, Maurer, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Gral. Könnten Sie mich bitte mit Frau Pauli verbinden? Tut mir leid, Frau Pauli ist gerade nicht am Platz. Kann ich ihr etwas ausrichten? Nein, danke. Ist denn sonst noch jemand aus der Abteilung da? Nein, es ist gerade Mittagspause. Da ist im Moment niemand da. Gut, dann versuche ich es später noch einmal. Könnten Sie mir noch die Durchwahl von Frau Pauli geben? Ja, gerne. Das ist die 301. Also 9602 301. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.